Sie hören Pfarrer Dominik Geiger, Kooperator in der Pfarrei Heiliger Christophorus Waldsee. Herzlich willkommen und ein frohes Osterfest, liebe Schwestern und Brüder, heute zur Telefonandacht am zweiten Sonntag der Osterzeit. Heute steht noch einmal der Abendmahlsaal im Mittelpunkt. Genauer gesagt die Situation, in der die Jünger, nachdem der Herr auferstanden ist, in diesem Saal warten auf das, was noch kommen soll. Der Evangelist Johannes hat dabei einen für mich sehr wichtigen Satz in dieser Erzählung mit eingefügt, die vor allem die Schwierigkeit des Glaubens noch einmal ausdrückt, die an der Person des Apostels Thomas festgemacht wird. Johannes 20,24 schreibt: Weil du mich gesehen hast, Thomas, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Alle anderen Apostel haben gerade einen Vorteil gegenüber Thomas. Ihnen ist der auferstandene Herr bereits erschienen. Er trat in ihre Mitte bei geschlossenen Fenstern und Türen und hat ihnen den österlichen Frieden gewünscht. Der Friede sei mit euch. Thomas war bei diesem ersten Treffen nicht dabei und er kann einfach nicht glauben, dass das wahr ist. Wenn ich nicht, so sagt er, meine Hand in die Wunden seiner Hände lege, wenn ich nicht meine Finger in seine Seite lege und damit ihn begreifen kann, glaube ich nicht. Einige Tage später passiert es dann. Christus kommt noch einmal in die Mitte der Apostel und Thomas ist dabei. Und er sagt zu ihm: Komm her, Thomas, lege deine Hand in meine Wunden der Hände und der Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas bekennt darauf: Mein Herr und mein Gott. Und bekommt dann aber von Jesus diesen Satz zu hören: Weil du mich gesehen hast, Thomas, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Sehen ist für uns Menschen eine wichtige Sache. Wir nehmen, zumindest die meisten von uns, die Umwelt über unsere Augen wahr. Die Augen sind es damit, die uns Orientierung geben, die uns helfen, uns mit Dingen auseinanderzusetzen und die uns damit das Leben erleichtern. Wenn wir Dinge nicht sehen und damit häufig auch nicht verstehen können, tun sich die meisten Menschen schwer damit. Doch bei Gott sind nun mal unsere Sinne eingeschränkt. Wir können Gott nicht einfach so sehen, hören, riechen, schmecken oder auch fühlen. Bei Gott ist ein im wahrsten Sinn des Wortes sechster Sinn gefragt, den der Glaube schenkt. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben, möchte damit eine Ermutigung für uns, liebe Schwestern und Brüder, sein. In einem muss ich Thomas recht geben. Mir fällt es auch schwer, Dinge einfach anzunehmen, die ich nicht sehe und die ich nicht begreife. Ich bin es gewohnt, Angelegenheiten zu durchdenken, zu analysieren und aufgrund der dann gegebenen Ergebnisse anzunehmen oder verwerfen. Doch was ist, wenn ich schlicht an die Grenzen meiner Verstandesmöglichkeiten gerate? Was ist mit Dingen, die ich schlicht nicht verstehe, selbst wenn ich mich noch so sehr anstrenge? Bei Gott sind nun einmal meine Erkenntnis- und Verstehensmöglichkeiten beschränkt. Doch er gibt mir die Kraft, im Glauben diese Schranken aufzubrechen und mit ihm neu anzufangen. Selbst, so sagt es mir der Glaube, wenn du Gott nicht ganz verstehst, darfst du doch darauf vertrauen, dass all das, was er dir verspricht, tatsächlich wahr ist. Und wenn wir damit an Ostern einen Glauben geschenkt bekommen, der dieses unser Leben aufsprengt auf die Ewigkeit hin, dann dürfen wir dies als Wahrheit annehmen, selbst wenn wir es nicht verstehen können. Gott ist uns immer nah und er möchte unser Heil. Er möchte und liebt uns so sehr, dass er uns dieses ewige Leben schenkt, damit diese Gemeinschaft, die hier im Glauben auf der Erde beginnt, nicht etwa aufhört, sondern sich im Himmel vollendet. Der Glaube gibt uns damit das Angebot, über unsere Sinne und den Verstand hinauszugehen, auf Gott hin und damit ihm in unser Leben einzubeziehen und mit ihm zu gehen. Die Antwort, die Thomas dem auferstandenen Herrn gibt, kann damit eine Antwort des Glaubens sein, die auch uns, liebe Schwestern und Brüder, eine Perspektive gibt. Ja, du bist es, mein Herr und mein Gott. Selbst wenn ich dich nicht sehen, selbst wenn ich dich nicht begreifen kann, bist du nahe bei mir. So lasst uns beten. Auferstandener Herr Jesus Christus, du bist in die Mitte der Apostel gekommen und hast ihnen deinen Frieden gewünscht. Wir bitten dich, komme auch in die Mitte unseres Lebens. Schenke uns deinen Frieden und deinen Segen und lass uns so österliche, freudige Menschen sein, die aus dem Glauben an dich heraus leben und daraus Hoffnung und Zuversicht holen können, der du in der Einheit des Heiligen Geistes mit Gott, dem Vater, lebst und herrschst in alle Ewigkeit. Amen. Und so segne und begleite uns der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Sie hörten eine Telefonandacht von Pfarrer Dominik Geiger. Neue Andachten erscheinen viermal wöchentlich am Sonntag, Montag, Mittwoch und Freitag. Gerne können Sie uns nach dem Signalton eine Nachricht hinterlassen. Wenn Sie persönlich mit uns sprechen möchten, ein seelsorgerliches oder anderes Anliegen haben, haben Sie keine Scheu, die Nummer des katholischen Pfarramts zu wählen. 42 90 80. Wir sind gerne für Sie da.